Abschnitt 12 aus In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. In der Geisterstunde und andere Spukgeschichten von Paul Heise. Das Haus zum ungläubigen Thomas oder des Spirits Rache, Teil 2. Bekanntlich gehen die Seelen der Verstorbenen, wenn sie ihren Körper verlassen, nicht sofort in den Himmel ein oder fahren in die Hölle, sondern wenn sie zu Lebzeiten dem katholischen Glauben angehangen haben, zunächst ins Fegefeuer, um dort den Tag des jüngsten Gerichts und der Auferstehung des Fleisches zu erwarten. Haben sie sich aber zur protestantischen Konfession gehalten, so verfügen sie sich nach ihrem Ableben in das sogenannte Zwischenreich, wo sie sich in einem so ungemütlichen, gelangweilten und nervös aufgeregten Zustand befinden, wie irdisch Reisenden in einem großen, schlecht ventilierten Wartesaal. Zumal es an jenem überirdischen Ort natürlich an allen Erfrischungen fehlt, mit denen ein Passagier in Fleisch und Bein, wenn ihn hungert und dürstet, sich die Zeit vertreiben mag. Auch die Ankunft neuer Reisegefährten bietet wenig Unterhaltung, da mit wenigen Ausnahmen alle dieselbe wehmütige oder unzufriedene Miene machen, die noch von den Abschiedsstunden her in ihren blassen Zügen erstarrt ist. Höhere Geister freilich, die schon auf Erden über das kleine Elend des Daseins erhaben waren und alle Ereignisse im Lichte der Ewigkeit zu betrachten pflegten, finden sich bald auch in dem grauen, öden Zwielicht dieser luftigen Region zurecht, freuen sich in dem lautlosen Getümmel abgeschiedener Seelen hin und wieder einem Geistesverwandten zu begegnen und mit solchen, die sie um ihre irdischen Taten oder Werke willen verehrt hatten, einen kleinen Diskurs zu halten, so dass auch hier oben, wo von Rechts wegen allgemeine Gleichheit und Brüderlichkeit herrschen sollte, eine Scheidung zwischen Vornehmen und Geringen sich stillschweigend vollzieht, gegen die hier niemand etwas einzuwenden hat. Denn da keine äußeren Vorteile mit dem höheren Respekt verbunden sind, deren die edleren Geister genießen, beneidet sie niemand der Gemeineren um die weisen Gespräche, mit denen sie die unfruchtbare Muse ausfüllen, während der große Haufe im stillen Grimm sich nach seinen irdischen Kegelbahnen, Trinkstuben und Spieltischen zurücksehnt. Nur von einer Belästigung werden selbst in diesem leidlosen Zwischenreich vorzugsweise die höherstehenden, verdienten und berühmten heimgesucht, da nämlich eine mehr und mehr um sich greifende Neugier der noch auf Erden Lebenden, gerade die erhabensten unter ihnen, die Geister großer Könige, Weisen und Künstler anzurufen und in ein zudringliches Verhör zu nehmen liebt. Ein solches frevelhaftes Spiel wurde hin und wieder schon in der grauen Vorzeit getrieben, wie ja auch der Geist des hohen Priesters Samuel von der Hexe von Endor gezwungen wurde, vor König Saul zu erscheinen. In unseren Tagen aber hat sich, wie man weiß, der naseweise Trieb, den Vorhang vor den Geheimnissen des Jenseits zu lüften, der weitesten Kreise bemächtigt und kein Name, der aus verflossenen Jahrhunderten herübertönt, dünkt den kleinen Heutigen zu ehrwürdig, um durch einen klopfenden Tisch oder ein hysterisches Fräulein seinen Träger mit Fragen zu bestürmen, oder wohl gar ihn selbst zum Erscheinen in seiner transparenten Hülle, dem sogenannten Astralleib, zu nötigen. Die aristokratische Gesellschaft im Zwischenreich, nachdem sie sich diese Zumutungen eine Weile widerwillig hatte gefallen lassen, verfiel endlich auf ein unschädliches Auskunftsmittel, sich ihre Ruhe zu sichern. Sie fragte unter dem Geisterpöbel an, ob nicht dieser oder jener freiwillig, da hier oben aller Zwang wegfällt, sich erbieten möchte, im Falle solcher Situationen als Stellvertreter zu dienen und auf alle vorwitzigen Fragen nach Gutdünken Antwort zu geben. Da nun die meisten derer, die im Leben nur sinnliche Freuden gekannt haben, in ihrem eintönigen Geisterdasein am liebsten aus der Haut fahren möchten, wenn sie noch eine Haut besäßen, so konnte ihnen nichts erwünschter sein als eine Gelegenheit, sich einmal wieder unten auf der Erde umzusehen und in Ermangelung von Karten und Würfeln sich mit dem in die Mode gekommenen Frage- und Antwortspiel ein paar Stunden lang zu unterhalten. Dass sie von den höheren Angelegenheiten ihrer berühmten Gefährten keine Wissenschaft hatten, kümmerte sie so wenig wie diejenigen, die sie vertreten mussten. Denn es hatte sich bald herausgestellt, dass die Frage an den klopfenden Tischen und in den dunklen spiritistischen Sitzungen selbst an den einfältigsten Antworten keinen Anstoß nahmen, sondern den offenbarsten Unsinn, der ihnen aus dem Jenseits zugeraunt wurde, gläubig als tiefe, überweltliche Weisheit hinnahmen oder nach ihren Wünschen zu deuten wussten. Wer gern tanzt, dem ist leicht aufgespielt. Und wer nach einer vertraulichen Mitteilung von Julius Caesar, Plato oder Beethoven begierig ist, der hört auch in dem Gestammel eines verklärten Karrenschiebers, mit dem er sich auf geheimnisvollem Wege in Rapport gesetzt hat, Worte der sublimsten Weisheit. Seit einigen Jahren nun war auch die Stadt, in der sich diese wahrhafte Geschichte zutrug, vom Fieber der Spiritisterei ergriffen worden, gerade weil die Aufklärung auf religiösem Gebiet die beiden Stadtkirchen entvölkert hatte. Zuerst hatte man sich begnügt, Tische tanzen und klopfen zu lassen. Nach und nach aber war man nach höherem Geisterverkehr begierig geworden. Und zwei Mädchen hatten nebst ihren Hypnotiseuren ihren Einzug in die Stadt gehalten, so dass keine Nacht verging ohne einigen spukhaften Unfug, und zwar vorzugsweise in den besten und gebildetsten Familien. Um den so gesteigerten Ansprüchen zu genügen und den Weg abzukürzen, hatte man im Zwischenreich endlich für gut befunden, zwei der robusteren Geister ein für allemal in dieser Stadt zu installieren, damit sie auf dem leisesten Ruf gleich bei der Hand wären. Auch hatten sich sofort zwei Bewerber um diesen Posten gemeldet. Der Geist eines Weinreisenden, dem die untätige Ruhe nach seinem mobilen Erdenleben unerträglich fiel, und die abgeschiedene Seele eines Hausknechtes, der zufällig beim Bürgermeister des betreffenden Ortes in Kondition gestanden hatte und daher mit den Verhältnissen der Einwohner in besonderem Maße vertraut war. Dieses ziemlich ungleiche Paar schien sich für alles Erforderliche eben darum besonders zu qualifizieren, da der Weinreisende mit seiner weiteren Weltkenntnis aushelfen konnte, wo der selige Hausknecht, der nur Ortskunde besaß, mit seinem Latein zu Ende sein würde. Die beiden, die sich übrigens mit unfreundlichen Blicken maßen, waren also eines schönen Abends zusammen abgesegelt. Und Johann Gruber, der Hausknecht, hatte den Vorschlag gemacht, in dem Hause zum ungläubigen Thomas sich einzuquartieren, da selbst die gröberen Geister durch die Stille der Oberwelt verwöhnt bei ihren irdischen Gastspielen lärmenden Gegenden gern ausweichen. Nun konnte es keine stillere Schlafstelle für zwei empfindliche Schattenwesen geben, als die Remise, die sich an das Stallgebäude im Hof des Spukhauses anschloss. Der hohe dunkle Raum, dessen Tür nach dem Hofe zu immer angelehnt blieb, wurde von keinem Menschenfuß mehr betreten, so dass die Ratten und Mäuse freies Spiel hatten, das alte Lederzeug, das im Staube herumlag, zu zernagen. Eine uralte Kalesche im hintersten Winkel war auf diese Weise mit der Zeit zum Skelett eines Wagens herabgeschwunden, und an dem Pferdegeschirr, das über dem hölzernen Bock paradiert hatte, hingen die Beschläge nur noch durch dünne Fäden zusammen. Sobald Heinrich Müller, der ehemalige Weinreisende, dies Ruinenwerk erblickte, erklärte er, dasselbe ausschließlich in Besitz nehmen zu wollen. Mit einem stillen Seufzer, der der Erinnerung an seine früheren flotten Musterreisen im eigenen Gefährte galt, schwebte er in das Sparrwerk des Wagens hinein und dehnte seine luftige Figur behaglich auf dem Sitzkissen aus, an welchem Lederbezug und Rosshaare weggefressen waren, so dass einem Fahrgast in Fleisch und Bein die spitz hervorstarrenden Federn das Sitzen zur Qual gemacht hätten. Einem geistigen Wesen konnte das kein Hindernis sein, sich hier äußerst wohl zu fühlen. Johann Gruber, der von seinen Hausknechtssagen her einem weltläufigen Herrn wie sein Gefährte war, willig den Vorrang ließ, fand eine große Kiste in dem anderen Winkel der Remise, dergleichen er so manche vollgepackt und vernagelt hatte, und machte sich's darin gleichfalls bequem, so dass beide blinde Passagiere in dieser ersten Nacht, wo zufällig keine spiritistische Sitzung gehalten wurde, sich des behaglichsten Schlummers erfreuen konnten. Doch schon am nächsten Tage mussten sie erfahren, dass ihr Posten nichts weniger als ein Ruheposten war. Jeder von ihnen bekam alle Hände und Füße voll zu tun, um allen Anforderungen zu genügen, hier in einen Tisch zu schlüpfen und auf die vertragtesten Fragen klopfend zu antworten, dort einem verschmitzten oder selbst betrogenen Medium Rede zu stehen oder gar, wenn es gewünscht wurde, sich, wie der technische Ausdruck lautet, zu materialisieren, um bald als dieser, bald als jener abgeschiedene Wohlbekannte sich der pietätvollen Neugier seiner Hinterbliebenen darzustellen. Ihre nächtliche Arbeit war so anstrengend, dass beide, wenn sie endlich sich in ihrem Quartier wieder einfanden, wie zwei Hunde, die tagelang auf Hasen gejagt, ohne sich Gute Nacht zu sagen, in ihre Schlummerwinkel schlüpften und das leidliche Metier, zu dem sie sich hergeliehen, von Herzen verwünschten. Auch hätten sie nach etlichen Wochen wahrscheinlich ihren Auftraggebern den Dienst gekündigt, wenn der Einzug der Frau Cordula mit ihrer Tochter in die Kutscherwohnung nicht die Lage der Dinge verändert hätte. Wenigstens in den Augen des Weinreisenden, denn dieser fasste vom ersten Tag an eine so heftige Neigung zu dem schönen, schlanken Menschenkinde, dass er den Gedanken, fern von ihr, in seinem liebeleeren Geisterreich zu verweilen, als völlig unfassbar erkannte. Er war bei seinen Lebzeiten ein Frauenheld gewesen und hatte in jedem Städtchen ein anderes Mädchen haben müssen. Nun war freilich bei der überirdischen Natur, gegen die er seine leibliche vertauscht hatte, von einer Liebschaft mit einem Erdenkinde nicht viel Ersprießliches zu hoffen. Doch dazu an Beginn der Welt auch die Engel sich herabgelassen haben, mit den Töchtern der Menschen zärtliche Verhältnisse einzugehen, musste sich das Schmachten Heinrich Müllers nach der Tochter der Frau Cordula immerhin der Mühe verlohnen. Zufällig traf es sich, dass auch Johann Grubers geistige Natur einen Rückfall in leibliche Gelüste erlitt. Eines Tages in seinem spiritistischen Beruf durch eine der entfernteren Gassen streifend, war er einer alten Flamme begegnet, die als Köchin im Hause seiner eigenen Herrschaft gedient hatte. Sie war seitdem freilich nicht jünger geworden, blühte aber in derber Gesundheit und jener behaglichen Rundung, die von jeher den Augen ihres Anbeters besonders wohlgefallen hatte. Da nun auch er solchermaßen sich an die irdische Sphäre von Neuem gebunden fühlte, wie bekanntlich alle armen Seelen den Ort umkreisen, wo sie bei Lebzeiten einen Schatz verscharrt haben, konnte Johann Gruber so wenig wie Heinrich Müller sich entschließen, den spiritistischen Dienst zu kündigen. Auch die Stichelreden, mit denen jener den verliebten Kollegen gehänselt hatte, verstummten. Er fühlte, dass sie beide in demselben Spital krank lagen. Und so hätte ein feines Ohr in mancher Nacht ein Duett zärtlicher Seufzer hören können, das von den Rascheln und Knuspern der kleinen Mäuse begleitet an den Wänden der dunklen Remise zurückhalte. Dieser Zustand hatte nun ungefähr ein Jahr gewährt, als in einer mondhellen Mitternacht der Geist Johann Grubers von einem mühsamen Tagewerk heimkehrte. So schlaftrunken er war, da man ihn heute mit schwierigen Fragen und anderen Zumutungen besonders hart zugesetzt hatte, so trieb ihn dennoch sein verliebtes Gemüt, den Umweg zu machen, an dem Hause vorbei, in dessen Erdgeschoss seine frühere Liebste eine kleine Bier- und Branntweinschenke etabliert hatte. Möglich auch, dass ihn der Duft der geistigen Getränke lockte, die schon während seines Erdenwallens eine große Macht über ihn ausgeübt hatten. Vorsichtig strich er im Schatten der Häuser dahin und schwang sich, vor der kleinen Schenke angelangt, zur Höhe des Fensters hinauf, dessen obere Flügel, um die Luft drinnen zu erfrischen, offen standen. Hier setzte er sich rittlings auf das Fensterkreuz und starrte in die Trinkstube hinein, wo seine dicke Flamme hinter dem Schenktisch saß, halb eingenickt über ihrem Strickzeug, aus dem sie zuweilen eine Nadel herauszog, um sich damit den nachlässig frisierten Kopf zu kratzen, wobei sie gähnte und die wässrigen, kleinen Augen eindrückte. Auf einem Schemel am Ofen schlief ein kleines Mädchen. Einige Arbeiter in Hemdsärmeln saßen an dem einzigen Tische, rauchend und kartenspielend, und jedes Mal, wenn sie mit den Knöcheln schallend ein Ass hintrumpften, zuckte das Kind im Schlaf zusammen. Der biedere, abgeschiedene Geist oben am Fenster konnte sich eines schmerzlichen Seufzers nicht enthalten, als er erwog, wie hübsch es sein könnte, wenn er noch am Leben wäre, als Wirt und Gatte dieses rüstigen Weibes hier schaltete und das Lieschen früh zu Bett schickte, statt es im Dunst und Lärm der Trinkstube verkümmern zu lassen. Da es aber im Buch des Schicksals anders geschrieben stand, schwang er sich endlich von seinem hohen Sitz wieder herab und schwebte trübsinnig durch die menschenleeren Gassen, dem Spukhause und seinem Nachtquartier zu. Vor dem Torweg angelangt, sah er einen Augenblick durchs Fenster in die Pförtnerzelle. Da saß Wenzel Kospot noch auf dem Schemel über seinen Folianten gebückt. Der Lichtschein versilberte seinen grauen Haarschopf und die weißen Bartstoppeln. Die kleinen Augen aber waren zugekniffen, so dass es ungewiss blieb, ob der Meister eingenickt war oder in tiefes Nachdenken versunken. Johann Gruber zuckte verächtlich die Achseln. Er konnte den wackeren Alten nicht leiden, weil die Leute ihn für einen Zauberer hielten und er sich's ruhig gefallen ließ. Da der verklärte Hausknecht doch wusste, dass nichts an der Sache war und die vermeintliche Macht über die Höllengeister der reine Schwindel. Auch sein Kollege war dem Meister aufsässig und drohte zuweilen ihm noch einmal einen Tod anzutun, obwohl die beiden dunklen Gesellen dankbar hätten sein müssen, dass er sie in ihrem freien Quartier unbehelligt ließ. Der Nachtschwärmer nun suchte den Spalt in dem alten, rissigen Haustor, durch den er hineinzuschlüpfen pflegte, begegnete heute aber einem Hindernis und merkte jetzt erst, dass er sich noch in dem materialisierten Zustand befand, in welchem er sich auf Befehl des Mediums hatte zeigen müssen. Flugs streifte er die lästige Hülle wie einen Paletot von den Schultern, sah, dass sie zerflatternd sich in leere Luft auflöste und glitt dann unbehindert durch das Tor und über den Hof in die grabesdunkle Remise. »Nabend, Herr Müller«, sagte er mit wispernder Stimme, »haben schon Nacht gemacht, viel gearbeitet heute?« Aus dem Winkel, wo die Kalesche stand, kam ein dünner Widerhall zurück, der aber wie von innerer Gereiztheit zitterte. »Wie oft soll ich euch sagen, unverständiger Mensch, dass ihr stille zu Bette gehen und gebildete Leute nicht im ersten Schlaf stören sollt?« Ihr stinkt auch wieder nach Fusel, dass es nicht zum Aushalten ist. Bleibt mir wenigstens vom Leibe und kriecht in eure Kiste, oder der Henker soll euch holen. Oho, knurrte der andere, indem er sich nun erst recht dem hitzigen Kollegen näherte und sich auf der Wagendeichsel niederließ. Duschemang, Herr Müller, immer mit Manier, bitte ich mir aus. Sie sind jetzt auch nicht mehr als unser Eins. Spiritus ist Spiritus, und wenn Sie mit Ihrem Schimpfen von wegen meinem Geruch darauf anspielen, dass ich in der Schenkstube einen genippt hätte, sind Sie sehr auf dem Holzweg, mein Lieber. Sie wissen, dass wir schon darum keinen mehr hinter die Binde gießen können, weil wir keine Binde mehr haben. Nee, Herr Müller, wonach wir jetzt riechen, ist der reine Seelenduft. Und Sie riechen auch nicht gerade nach Veilchen, von wegen, weil Sie bei Lebzeiten all Ihre geschmierten Proben ohne Wert haben verkosten müssen. Und jeder nach seinem Hand- oder Mundwerk riecht, verstehen Sie? Also hier nicht aufbegehrt, denn wenn's zum Raufen kommt. Ich habe mehr als einen rausgeschmissen, als ich noch im Gasthof zu den drei Lilien diente. Und mit so einem Kameraden wie Sie. Schweig doch nur stille, bat die Stimme aus der Kutsche ganz kleinlaut. Ihr wisst ja, dass es nicht böse gemeint ist, nur weil mir so miserabel zumut ist. Einmal das Hundeleben als professionierter Geist, und dazu die verdammte Liebe, und dann nicht mal sein bisschen Nachtruhe. Ja, ja, will's glauben, seufzte der andere, der sogleich wieder versöhnt war. Sie sind noch schlimmer dran wie ich, Herr Müller, mit Ihrer Schmachtlapperei. Ich hab's doch wenigstens mal gehabt. Sie aber, nicht mal so viel wie ein Schmatz kann bei Ihrem Verhältnis rauskommen. Täten gut, Herr Müller, sich das Mädel aus dem Sinn zu schlagen. Ist doch nur eine Dummheit und Seelenschinderei. Ein schwerer Seufzer kam aus der schwarzen Tiefe des Wagenschlags. »Das versteht ihr nicht, Johann, wenn ich diese Jungfrau sehe, wie sie mit allen Himmelsreizen geschmückt mir vor der Nase herumkreuzt. So wenig, wie sich eine arme Motte von der Lampenglocke fernhalten kann, obwohl sie nicht mal dazu kommt, sich in der Flamme nach Herzenslust zu verbrennen, so wenig kann ich von dem Mädel lassen. Ich denke mir oft, da wir jetzt ja wissen, dass es nichts ist mit der Hölle, die bloß die Pfaffen erfunden haben. Das ist die wahre Hölle, in der wir für unsere irdischen Fleisches Sünden brennen und büßen müssen. Ich habe manches dumme Gänschen beschwatzt und mehr als eine hat mir blutige Tränen nachgeweint. Ein verdammt hübscher Kerl war ich ja. Und die Taschen immer voll Geld und bei meinem Beruf immer unterwegs und aus den Augen, aus dem Sinn. Aber jetzt sitz ich dafür fest und es ist herzbrechend, was ich ausstehen muss. Denn da ich jetzt bloß Seele bin, probier ich's einmal, wie eine Seelenliebschaft tut. Die brennt weit elendiger als die gewöhnliche, und man kann sich nicht mal um so ein bisschen Besinnung trinken, was für die andere ein probates Hausmittel ist. Er schwieg, von der leidenschaftlichen Expektoration erschöpft, und nur ein leises Wimmern zitterte aus dem Winkel hervor. Der mitleidige Kamerad hatte sich inzwischen in seine Kiste zurückgezogen. Erst nach einer Weile sagte er, Wie schön Sie das explizieren können, Herr Müller. Akkurat so geht mir's mit meinem Riekchen. Ja, es ist eine verfluchtige Sache mit der Verschossenheit. Hab bei Lebzeiten immer lachen müssen, wenn ich von ewiger Liebe hab reden hören. Ist aber doch was dran. Na, wenn Ihr Gundelchen mal zu uns nach oben kommt und meine Rieke ebenfalls, da kann man das Spazieren ja ein bisschen fortsetzen, obwohl das Beste wird doch ewig fehlen. Vielleicht am jüngsten Tag, nach der Auferstehung des Fleisches. Na, müssen Sie eben abwarten. Einstweilen gute Nacht, Herr Müller, und angenehme Träume. Aus der Wagenecke kam keine Antwort, nur ein leichtes, geisterhaftes Schnarchen. Der Liebeskummer schien dem armen Sünder endlich doch in Ruhe gelassen zu haben. Doch sollte der Schlaf, der den beiden vielgeplagten Gespenstern wohl zu gönnen war, heute noch auf eine seltsame Weise gestört werden. In einem Weinstübchen am Markt hatten in dieser Nacht zwei gute Freunde, beide Stadtkinder und Schulgefährten, bei etlichen Flaschen edlen Rheinweins ihr Wiedersehen gefeiert. Der eine, ein stattlicher junger Mann von 24 Jahren, war von der benachbarten Universität zurückgekehrt, wo er Medizin studiert und nun soeben sein Staatsexamen mit allen Ehren bestanden hatte. Bevor er dort die ihm angetragene Assistentenstelle bei einem der bedeutendsten Ärzte antrat, gedachte er, wie ein losgesprochener Geselle auf die Wanderschaft geht, ein Jahr lang zu reisen und die Hauptstädten seiner Wissenschaft zu besuchen. Erst aber zog es ihn in seine Vaterstadt zurück, wo ihm zwar weder Eltern noch nahe Verwandte mehr lebten, doch sein Herz den jungen Doktor mit geheimen Banden gefesselt hielt. Eine Jugendliebe, die von der ersten Tanzstunde der Gymnasiastenzeit bis in die Studentenjahre durch mancherlei kleine Entzweiungen und Versöhnungen fortbestanden hatte, sollte nun endlich, da es beiden Teilen nicht am nötigsten fehlte, zu einem öffentlich erklärten Abschluss gelangen. Bis jetzt war noch kein bindendes Wort gesprochen. Ja, trotz der langen Vertraulichkeit nach dem Machtspruch des strengen Vaters nicht einmal Briefe gewechselt wurden. Auch hat in dem ganzen letzten Jahr der junge Herr durch die Arbeiten zum Examen vor seinem eigenen Gewissen entschuldigt, seltener als früher an seine heimlich Erkorene gedacht. Sie erschien ihm als ein sicheres Gut, das er jeden Augenblick in Besitz nehmen könne und das bis dahin ihm wohl aufgehoben sei. Von seinen männlichen Jugendgenossen waren die meisten in alle Winde zerstreut, da in der kleinen Stadt für strebsame Kräfte kein weiterer Spielraum vorhanden war. Nur einer, sein Vertrautester, ein junger Ingenieur, hatte sich in der Vaterstadt fest niedergelassen und bei allerlei städtischen Anlagen, Kanalisierung und elektrischer Beleuchtung eine lohnende Arbeit gefunden. Dieser gute Kamerad, ein Jahr älter als der neugebackene Doktor, hatte darauf bestanden, den Freund während der kurzen Tage seines Besuchs in seiner Junggesellenwohnung zu beherbergen. Ihn auch am Bahnhof, da er abends anlangte, erwartet und sofort zum Nachtessen in jenes Weinstübchen geführt, wo sie nun bis Mitternacht im Austausch ihrer Erlebnisse seit Jahr und Tag kein Ende fanden. Jenes Herzensverhältnisses wurde nur flüchtig gedacht. »Du wirst schon mit Ungeduld erwartet, Philipp«, sagte der Ingenieur. »Papa Stadtrat, der mir gestern begegnete, fragte, ob du dich deiner Vaterstadt nicht im Glanz der neuen Würde zeigen würdest.« Ich erwiderte ausweichend, »sie sollen dich nicht gleich in Beschlag nehmen, sondern erst ein paar Tage zur Ruhe kommen lassen. Denn höre, mein Junge, ich finde dich etwas nervös und stubenfarb.« Wie richtig er den Zustand des Freundes beurteilt hatte, zeigte sich, da sie nach Mitternacht das Weinstübchen verließen. Sie hatten weniger getrunken, als sie sich bei manchem studentischen Gelage ohne Schaden zumuten durften. Gleichwohl geriet der junge Doktor, sobald die freie Nachtluft seine heiße Stirn umwehte, in ein so bedenkliches Schwanken, führte so übermütig laute Reden und schwang den Stock so herausfordernd gegen die Scheiben der Parterrefenster, dass der standfestere Freund große Mühe hatte, ihn vor Ausschreitungen zurückzuhalten, die man einem approbierten jungen Heilkünstler übler genommen hätte als einem noch ungeprüften Studiosen. Obwohl die Gefahr nicht groß war, zu dieser nachtschlafenden Zeit auf einen Bekannten zu treffen, der am anderen Tage herumschwatzen konnte, wie wenig seiner Würde gemäß ein gewisser junger Doktor sich bei seiner Rückkehr in die Heimat aufgeführt habe, So schlug der Freund doch lieber den Umweg durch die verrufene Spukgasse ein, da eine unliebsame Begegnung dort keinesfalls zu befürchten war. Er bemächtigte sich des linken Arms seines schwankenden Gastfreundes und zog den Widerstrebenden, der die muntersten Reden an den Mund hielt und beteuerte, es sei kein Mandarin, sondern eine bleichsüchtige alte Jungfer, die er nach Franzensbad schicken würde, mit fester Beharrlichkeit in den Schatten der ehrwürdigen Häuser. Vorbei an der Taube Noé, dem guten Hirten und der Rose von Saron, in denen kein Laut sich regte, kein Lichtschein aus einem der vergitterten Fenster hervordrang. So hatten sie eben das Haus zum ungläubigen Thomas erreicht. Da blieb der schwärmende und laut deklamierende junge Mann plötzlich stehen, machte sich von seinem Freund gewaltsam los und erklärte, in dieser Gasse, die er jetzt erst wieder erkenne, alle Spukgeister herausfordern zu wollen. Er gedenke, ihnen mit den Waffen der Wissenschaft zu Leibe zu gehen und sie in das nebelhafte Nichts zurückzuscheuchen, aus dem nur der blöde Aberglauben sie habe hervorkriechen lassen. Diesen Dienst seiner geliebten Vaterstadt zu erweisen, soll seine erste Tat in der Heimat sein, der es zur Schande gereiche, ein solches Stück der ägyptischen Finsternis oder vielmehr des dunklen Mittelalters am Ende des 19. Jahrhunderts noch in ihrer Mitte zu dulden. Er hatte sich in Fechterstellung auf dem Bürgersteig postiert, den Stock zum Ausfall gegen jeden gespenstischen Gegner vor sich hingestreckt und wehrte mit dem linken Arm den Freund eifrig ab, der ihn weiterziehen wollte. Dabei verlor er auf einmal das Gleichgewicht, taumelte gegen das Haus hin und schlug im Niederfallen mit dem Kopf so heftig gegen die scharfe Kante des steinernen Torpfostens, dass sofort ein starker Blutquell aus der verwundeten Stirn hervorsprang. In großer Bestürzung versuchte der Freund, ihn aufzurichten, die Wunde mit seinem Taschentuch zu verbinden, durch lautes Rufen eine Hilfe herbeizuziehen. Letzteres gelang endlich, denn über ihren Häuptern öffnete sich das schmale Fensterchen der Pförtnerzelle, in welcher Wenzel Kosbot, wie wir erwähnt, noch so spät dem Studium des heiligen Buches obgelegen hatte. In zwei Worten hatte der Ingenieur ihm erklärt, um was es sich handelte. Als der bittere Böhme dann aber das Tor geöffnet hatte und den Schaden bei Licht besah, schüttelte er den Kopf. Es sei unmöglich, den Bewusstlosen, stark Blutenden nach Hause zu tragen, ohne ein großes Gerede zu verursachen. In seiner schmalen Schusterzelle sei ebenfalls kein Platz. Auch müsse man an den Pech- und Ledergeruch gewöhnt sein, um es darin auszuhalten. Dagegen treffe sich's gut, dass im Hof eine gute Freundin von ihm wohne, die mit ärztlichen Sachen Bescheid wisse. Dahin wollten sie den jungen Herren tragen und die Frau aus dem Schlaf pochen, was ohne Störung der Nachbarschaft zu bewerkstelligen sei. Gesagt, getan. Als sie mit dem schwer stöhnenden den Hof betraten, sahen sie aus den kleinen Fenstern der Kutscherwohnung Licht schimmern, und eines wurde, da der Meister Frau Cordula rief, alsbald geöffnet mit der Frage, was vorgefallen sei. Diese Frage kam aber aus einem jungen Munde, denn auch das Gundelchen war noch wach und an seiner Nähmaschine eifrig beschäftigt, eine für den nächsten Tag versprochene Arbeit fertig zu machen. Sobald das Kind begriffen hatte, welchen Samariterdienst man verlangte, stellte es das Lämpchen auf den Fenstersims, verschwand darauf und erschien gleich wieder unten im Hof, wo es die Hände vor Entsetzen zusammenschlug, da es den jungen Mann mit blutüberströmtem Gesicht vor der Schwelle des Hinterhauses liegen sah. Auch die Alte droben, als die beiden Männer ihr den Verwundeten ins Zimmer trugen, wurde ein wenig bestürzt, verlor aber nicht den Kopf, sondern gab der Tochter einen Wink, den Kasten mit ihrer Hausapotheke herbeizuholen. Aus dieser nahm sie das Erforderliche, wusch die Wunde, die zum Glück nicht bis an den Stirnknochen ging, mit frischem Wasser, steckte sogar ganz kunstgerecht eine Nadel durch, die sie mit einem Zwirnsfaden fest umwickelte, dass die klaffenden Ränder zusammengepresst wurden, und legte dann einen leichten Verband um die Stirn. Während dieser ganzen Prozedur war der junge Mann nicht zum Bewusstsein gekommen. Er lag in dem Wohnstübchen auf einer hart gepolsterten Bank, einem alten Sofa, dem die Lehne abhanden gekommen war. Ein paar Federkissen aus den Betten in der Schlafkammer entlehnt hatte man ihm in den Rücken gestopft, und aus einem großen Krug mit frischem Wasser machte ihm die gute Frau, die an zwei Stöcken sich schwerlich hin und her schleppte, kühlende Umschläge um die erhitzte Stirn. Es sei keine Gefahr, versicherte sie. In 3-4 Tagen werde die Wunde geheilt sein. Sie könnten ruhig ihre Wege gehen. Sie selbst werde die Nacht bei ihm wachen und auch das Kind habe noch ein Stündchen zu arbeiten. Der Freund sah ein, dass er in der Tat überflüssig sei, und da er die Sicherheit erkannte, mit der die gute Frau sich gebärdete, verzichtete er darauf, sich in die nächtige Pflege zu teilen, und zog sich unter herzlichen Danksagungen mit Meister Kosbot zurück. Ende von Abschnitt 12.